Da erbebte der König, ging in das Obergemach im Tore hinauf und weinte. Im Gehen aber rief er die Worte, mein Sohn Absalom. Mein Sohn Absalom. O wäre doch ich statt deiner gestorben, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Als nun Job hinterbracht wurde, der König weint und härmt sich um Absalom. Da gestaltete sich an jenem Tage der Sieg für das ganze Volk zu einer Trauer, weil das Volk an jenem Tage die Kunde vernahm, der König grämt sich um seinen Sohn. So stahl sich denn das Volk an jenem Tage zum Einzug in die Stadt heran, wie sich ein Heer heranstiehlt, das sich mit Schimpf bedeckt hat, weil es in der Schlacht geflohen ist. Der König aber hatte sich das Gesicht verhüllt, und der König schrie laut auf, mein Sohn Absalom. Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Da begab sich Job zum König hinein und sprach, heute hast du alle deine Diener offen beschimpft, die dir, wie deinen Söhnen und Töchtern, deinen Gattinnen und Kebsweibern heute das Leben gerettet haben, indem du denen, die dich hassen, Liebe, und denen, die dich lieben, Hass erzeigt hast. Denn heute hast du wissen lassen, dass du keine Heeresobersten und Diener habest, ja jetzt weiß ich, wäre Absalom noch am Leben und wir alle jetzt tot, so wärest du damit ganz zufrieden. Nun aber auf! Tritt hinaus und sprich freundlich mit deinen Untertanen. Denn bei Jahwe schwöre ich es, solltest du nicht zum Vorschein kommen, so wird fürwahr diese Nacht auch nicht ein Mann bei dir verbleiben, und das müsste für dich ein Unheil sein, schlimmer als irgendeines, das von deiner Jugend an bis jetzt über dich gekommen ist. Da stand der König auf und setzte sich unter das Tor. Als man nun dem ganzen Volke kundgab, der König sitzt unter dem Tore, kam alles Volk vor den König. Als nun von Israel jedermann nach seiner Heimat geflohen war, lag das ganze Volk im Hader, in allen Stämmen Israels hieß es, der König hat uns aus der Gewalt unserer Feinde befreit und er hat uns aus der Gewalt der Philister errettet, nun aber ist er vor Absalom aus dem Lande geflohen. Absalom hingegen, den wir zum König über uns gesalbt hatten, ist in der Schlacht gefallen, nun denn. Was zögert ihr den König zurückzuführen? Was ganz Israel unter sich sagte, kam vor den König. Der König aber sandte zu den Priestern Zadok und Abjatar und ließ ihnen sagen, redet mit den vornehmen Judas und fragt, warum wollt ihr zurückbleiben, wenn es sich darum handelt, den König in seinen Palast zurückzuführen? Ihr seid meine Stammesgenossen, mein Fleisch und Bein seid ihr, warum wollt ihr also zurückbleiben, wenn es sich darum handelt, den König zurückzuführen? Und zu Amasa sagt, du bist ja doch mein Fleisch und Bein, Gott mag mir antun, was er will, wenn du nicht bei mir auf Lebenszeit an Joabs Stelle Oberfeldherr wirst. Der lenke den Sinn aller Judäer, dass sie einmütig dem König entboten, kehre mit deinem ganzen Hofe zurück. So trat denn der König den Rückweg an und gelangte an den Jordan, während die Judäer nach dem Gilgal kamen, um dem König entgegenzugehen und den König über den Jordan überzusetzen. Es kam aber auch der Benjaminit Simei, der Sohn Geras aus Bahurim, eilends mit den Judäern herab dem Könige David entgegen, und mit 1000 Mann aus Benjamin. Sauls Hausvogt Ziba aber war samt seinen 15 Söhnen und seinen 20 Sklaven dem Könige voraus an den Jordan hinabgeeilt, sie hatten die Furt überschritten, um die Familie des Königs überzusetzen und ihm zur Verfügung zu stehen. Und Simei, der Sohn Geras, warf sich vor dem Könige nieder, als er eben über den Jordan setzen wollte, und redete den König an, möge mir mein Herr Verschuldung nicht anrechnen und gedenke nicht an das, was dein Sklave an dem Tage verbrochen hat, als mein Herr und König Jerusalem verließ, und beachte es nicht, dein Sklave ist sich ja bewusst, dass ich mich vergangen habe, aber, wie du siehst, bin ich heute als der Erste vom ganzen Hause Josef zur Einholung meines königlichen Herrn herabgekommen. Da ergriff Abisai, der Sohn der Zeruja, das Wort und sprach, sollte deswegen Simei nicht ums Leben gebracht werden? Er hat ja den Gesalbten Jahwes verwünscht. David erwiderte jedoch, was habe ich mit euch zu tun, ihr Zeruja-Söhne, dass ihr mir heute zum Versucher werdet? Sollte heute in Israel jemand ums Leben kommen? Weiß ich doch nun, dass ich jetzt König über Israel bin. So sagte denn der König zu Simei, du sollst nicht sterben. Und der König beschwor es ihm. Und Meribal, Sauls Enkelsohn, war gleichfalls zur Einholung des Königs herabgekommen, er hatte seine Füße nicht gepflegt, seinen Bart nicht geordnet und seine Kleider nicht gewaschen von dem Tage an, an dem der König sich auf den Weg gemacht hatte, bis zu dem Tag, an dem er wohlbehalten zurückkehrte. Als er nun von Jerusalem her zur Einholung des Königs herbeikam, fragte ihn der König, warum bist du nicht mit mir ausgezogen, Meribal? Er antwortete, mein Herr und König. Mein Diener hat mich betrogen. Dein Sklave befahl ihm nämlich, sattle mir einmal die Eselin, dass ich sie besteige, um den König zu begleiten. Dein Sklave ist ja lahm. Aber er hat deinen Sklaven bei meinem königlichen Herrn verleumdet. Doch mein königlicher Herr gleicht dem Engel Gottes, so tu, was dir gut dünkt. Meine ganze Familie hatte ja von meinem Herrn und König nichts zu erwarten, als den Tod, da hast du deinen Sklaven unter deine Tischgenossen aufgenommen, was bleibt mir noch für ein Recht, was für ein Anspruch an den König? Der König erwiderte ihm, was machst du noch viele Worte? Ich bestimme, du und Ziba sollen das Gut teilen. Meribal antwortete dem König, er mag sogar das Ganze haben, nachdem mein Herr und König wohlbehalten heimgekehrt ist. Der Gileadit Barzillai war von Rogelim herabgekommen und zog mit dem Könige zum Jordan, um ihn über den Jordan zu geleiten. Barzillai war aber sehr alt, ein Mann von 80 Jahren. Er hatte den König während seines Aufenthalts in Mahanaim mit Lebensmitteln versorgt, er war nämlich ein sehr vermögender Mann. Da sprach der König zu Barzillai, du musst mit mir gehen, dass ich bei mir in Jerusalem für deine alten Tage sorge. Barzillai aber erwiderte dem Könige, wie viel Lebenszeit habe ich noch, dass ich mit dem Könige nach Jerusalem gehen sollte? 80 Jahre bin ich jetzt alt, könnte ich da noch Gutes und Schlechtes unterscheiden, oder würde dein Knecht einen Geschmack von dem haben, was ich esse und was ich trinke? Oder könnte ich noch der Stimme der Sänger und Sängerinnen lauschen? Wozu also sollte dein Knecht meinem königlichen Herrn noch zur Last fallen? Ein wenig wollte dein Knecht den König begleiten, aber warum vergilt mir der König in dieser Weise? Lass deinen Knecht umkehren, dass ich in meiner Vaterstadt bei dem Grabe meines Vaters und meiner Mutter sterbe, hier dein Knecht Kimham mag mit meinem Herrn und Könige ziehen, tue an ihm, was dir gut scheint. Der König erwiderte, so mag Kimham mit mir ziehen, ich werde an ihm tun, was dir gut scheint, und was immer du von mir haben willst, werde ich dir erweisen. Nun setzte alles Kriegsvolk über den Jordan, dann setzte der König über. Dabei küsste der König Barzillai und verabschiedete sich von ihm, worauf er in seine Heimat zurückkehrte. Darauf zog der König nach dem Gilgal und Kimham zog mit ihm. Das gesamte Kriegsvolk von Juda aber zog mit dem Könige, ebenso die Hälfte des Kriegsvolks von Israel. Plötzlich kamen alle übrigen Israeliten beim König an. Sie fragten den König, warum haben unsere Volksgenossen, die Juden, dich entführt und den König und seine Familie samt der ganzen Umgebung Davids über den Jordan gebracht? Die Judäer insgesamt erwiderten den Israeliten, der König ist uns doch verwandt. Warum bist du denn da wegen dieser Angelegenheit in Zorn geraten? Haben wir etwa ein Stück vom Könige gegessen, oder ist er etwa von uns weggeschleppt worden? Die Israeliten aber antworteten den Judäern, wir haben 10 Teile am Könige, dazu bin ich der Erstgeborene dir gegenüber, warum also hast du mich gering geachtet? Und wurde nicht auf meiner Seite zuerst der Wunsch laut, meinen König zurückzubringen? Die Judäer aber ließen noch heftigere Worte fallen, als von Seiten der Israeliten geschehen war.